SRF Virus Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Ausschlafen. Chillen an der Strandbar und den Sonnenuntergang am Meer geniessen. Klingt super kitschig, aber das und nicht weniger hoffe ich mir zumindest auch von meinen nächsten 6 Wochen von meinen Ferien. Aber ich lasse dich natürlich nicht ohne mein alljährliches Sommer-Special allein durch den Sommer ziehen. Somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Los ist SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin zuständig am Wochenende für das elektronisch-urbane und heute sogar sehr balearische. So, Electric Summer Nights 2018, so habe ich die heutige Episode Mental X Electronic genannt. Aufteilt habe ich das Set, oder plane ich zumindest, so am Anfang ein bisschen Ambient House Sound, wo der Podcast dann eben in die Ferien kannst am Strand geniessen. So, beim Sonnenuntergang werden wir ein bisschen spacey, gibt es ein bisschen Deep Trance und Primetime, naja, da ist Techno und der Rave dann angesagt. Die erste Scheibe, und so viel wir auch gerade an, das ist die neue Scheibe von Sascha, sprich von seinem Label Last Night on Earth. Evans hat die Scheibe produziert, sie ist brandneu und heisst jetzt sie Through Her. Schön, viel Schmidt, viel Spass. she goes, and she goes. hast Ferien, du chillst irgendwo am Strand und hast den Sound auf den Ohren. Gonzalo Rodriguez ist das mit Tonight She Comes. Wahnsinniger Track, erinnert so ein bisschen an die frühen James Holden-Weg. Einfach natürlich viel Zeit genössisch produziert. Du hörst SRF Bios, das sind Electric Summer Nights, das Mendelik Summer Special. Heute jetzt oben die letzte Sendung, dann gehe ich bis Mitte August in Ferien. Aber darum haben wir noch 2,5 Stunden zum Reisen, zum Fliegen oder was auch immer gerade jetzt während meiner Sendung machst. Hintergrundinfos unter Podcasts, Playlisten und alles, was du kannst, brauchen für ein langes und hoffentlich wildes Partywochenende findest du auf srf.ch/mendelix. An einem schönen Strandtag, respektive dann schon in einem Sonnenuntergang. Da gehört natürlich der Berliner Buddha Kid. Der hat ja irgendwie vor 3-4 Monaten bei Memories of Lost and Found eine Scheibe produziert. Wo für mich ist der Typ einfach so eine Entdeckung so von diesem Jahr 2018. Dementsprechend läuft der Track gerade als nächstes. Das nächste Buddha Kid mit Memories. We'll be right back. stay close when the wind is howling, and never let me go. Thank you. So habe ich die heutige Episode Mental X Electronic hier auf SRF Virus genannt. Hast du erst gerade eingeschaltet? Herzlich willkommen. Das ist mein Summer Special, wie alljährliches Summer Special, jeweils in der letzten Sendung vor meiner Sommerpause, vor meiner sechswöchigen. Da lassen wir es nochmal richtig krachen, und zwar sehr balearisch. Angefangen haben wir mit feinstem Deep House, unter anderem aus Japan vom Kaita Sano. Jetzt wechseln wir so einen langsamen, richtig Sonnenuntergangssound. Und zwar vom Mod auf Anshuna Deep. Das ist seine neue EP, heisst jetzt sie Bello Trip. fuck, was für ein Tune, oder? Und so auf Poesie Music ist das gerade diese Woche rausgekommen. Produziert hat es ein Glow SLZ, kommt aus Frankreich. Der Soul Button hat co-produziert und den Remix gemacht und die Nummer, die heisst, naja, wie sie tönt, Jewel. Grandios. Hintergrundinfos zu der heutigen dreistündigen Sommer-Special-Sendung mit dem Namen Electric Nights findest auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Show steht der Podcast gratis zum Download parat. Selbstverständlich auf srf.ch/mentlix, auf der SRF Virus App und natürlich auch gratis auf iTunes. so ist, dass man den Blind and the Mist eine fantastische Mischung aus Deep Trance und das hat zwar so gut ein bisschen Ansatz, ein bisschen Psytrance-Sound, wenn wir gerade so bei den ganzen Psytrance- und Goa-Geschichten sind. Naja, mit dem heutigen Tag, alles spätestens, hat natürlich haben die elektronischen Festival oder zumindest die Saison 2018 angefangen. Ich meine, heute zu oben und das schon seit gestern ist ein alljährlicher Reisefieber auf dem Schelten 3 Tage. Sehr undergroundige Goa-Sound. Alternativ gibt es natürlich auch noch Internet als Burning Mountain. Kennt Tausende. Oder hat zumindest das Gefühl, so ziemlich jeder zweite Bekannte von mir hängt im Moment irgendwo an so einer Goa-Fuhr um. Naja, wir als Radio machen schön lauter von vier, genau sonst im Wohnzimmer, auf der Terrasse oder wo du mich auch immer hörst. Schön reise ich mit. Yeah. Summer Night. Du hörst es Mental X auf SRF Virus Summer Special 2018. Immer in der letzten Sendung, auch vor meiner Sommerpause, legen wir nochmal richtig los. Und das hier, das ist von Tuco. Ein Stück heisst Asian Tiger und ist auf dem slowenischen Label Stella Fontaine rausgekommen. Der perfekte Sonnenuntergang Sound. Hintergrundinfos zu der heutigen Show, wo du kannst downloaden, wo du die Playliste kriegst, findest du auf srf.ch/mentalx und den Podcast bekommst du jetzt oben auch natürlich nach der Sendung auf der SRF Virus App und auf iTunes. We'll be right back. You're listening to Virus Radio. Summer Night 2018. Das ist mein Summer Special. Ich bin der Mental X, das ist SRF Virus. Und inzwischen haben wir den Sonnenuntergang hinter uns gebracht. Wir machen uns langsam parat für irgendeine wilde Open Air Party. Und das Warm-up ist extrem groovy. Genauso wie das. Das ist IAMP, Ezekiel Arias und Nicolas Petraca mit Air. Summer Nights 2018. Das ist mein Sommer-Special jedes Jahr, immer bevor ich eben in die Sommerpause gehe. Ein bisschen weniger moderiert, dafür mit viel mehr Sound. Gut, das müsst ihr jetzt auch halten bis Ende August, aber kein Problem. Es gibt ja natürlich auch noch Sendungsarchiv. Das findest du auf srf.ch/mentally. Und selbstverständlich kannst du den heutigen Podcast und natürlich auch ältere Folgen auf iTunes abladen. Als nächstes Ganesa von mir Intro damals Talimus. We'll be right back.

Summer Nights. Und inzwischen sind wir auch schon beim Techno angelangt. Und zwar beim Schweden-Techno. Adam Beyer zusammen mit dem Bad Skills hat das auf Drumcode vor zwei Wochen released. Und wirklich ein absolutes Monster. Zum Schluss habe ich noch, und zwar die neue Underworld. Sehr eigenartig, aber sensationelle Platte zusammen mit Iggy Pop. Und mit dieser Nummer verabschiede ich mich dann auch. Wir hören uns wieder, wenn du magst, am 17. August. Genau, Freitag, 17. August bin ich wieder da. Die heutige Sendung, Playlist, Podcast, auch zu mitnehmen, findest du auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich bekommst du auch alle Sendungen plus die heutige auf iTunes. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dann wieder einschaltest, wenn ich meine Sommerpause beendet habe. Wie gesagt, am 17. August. Und jetzt sage ich, genieße hoffentlich eine super brutzelige, super warme Sommer und halt betreu. Bis bald. Ciao, ciao. You're losing. gram of cocaine until I got up my courage to say, can I have your phone number? And she gave me the number. That was the good news. But the bad news was I got too stoned and I lost the number. The stewardess would have been better than the cocaine. I made an error in judgment. But still, I remember smoking on the airplane. Smoking on the airplane. Smoking on the airplane. Everybody did it. They'd gather on the back on the way to Australia and all puff up at once outside the bathroom. And that's why if I had wings, that would be a bad idea. I guess. According to everything I've been taught about the laws of ethics and karma and good behavior. If I had wings, I'd go yum, yum, yum, yum, yum, yum, yum. Not allow smoking on the airplane.